Упражнение 31, страница 62. In der Gaststätte. Klaus und Eva arbeiten in einem großen Werk. Die jungen Fachleute arbeiten in diesem Werk erst einige Monate. Am Freitag nach Feierabend verlassen sie das Werk und gehen zusammen zur Straßenbahnhaltestelle. Was wirst du morgen machen, Eva? Fragt Klaus. Vielleicht gehen wir in die neue Gaststätte. Ich habe gehört, dass man dort sehr gut isst. Ich werde heute einen Tisch telefonisch bestellen. Danach können wir einen neuen Film im Kulturhaus sehen. Bist du einverstanden? Ich habe nichts dagegen. Wo und wann werden wir uns treffen? Fragt Eva. Um 3 Uhr. Ich werde auf dich an der Straßenbahnhaltestelle Kulturhaus warten. Dann bis morgen. Am Sonnabend um 3 Uhr treffen sich Eva und Klaus. Die Gaststätte ist nicht weit von der Straßenbahnhaltestelle. Sie legen in der Garderobe ab und betreten den großen Saal. Im Saal sitzen schon viele Gäste. Der Ober begrüßt die jungen Leute und führt sie zu einem freien Tisch am Fenster. Der Tisch ist schon gedeckt. Auf dem Tisch stehen flache und tiefe Teller. Liegen Messer, Gabeln und Löffel. Klaus und Eva setzen sich an den Tisch. Der Ober gibt ihnen die Speisekarte. Die Auswahl der Gerichte ist groß. Eva wählt Gurkensalat, Hühnerbrühe und Kalbsbraten mit Kartoffeln. Klaus bestellt Nudelsuppe und Beefsteak mit Gemüse. Er bestellt auch eine Flasche guten Wein und zum Nachtisch 2x Kaffee mit Kuchen. Der Ober stellt 2 Gläser auf den Tisch. Dann bringt er den Wein und danach das Essen. Er wünscht den Gästen guten Appetit. Alles schmeckt den jungen Leuten sehr gut. Sie essen mit großem Appetit. Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte und unterhalten sich. Der Ober kommt und fragt: Möchten Sie noch etwas? Nein, danke, ich möchte bitte zahlen. Der Ober gibt Klaus die Rechnung. Klaus zahlt. Die jungen Leute verlassen die Gaststätte und gehen in das Kulturhaus.